Sagst, Daribert, darf ich nicht lachen, darf auch keine Judenwitze machen, auch Nazi-Witze sind verhöhnt, weil sie die Geschichte nur beschönt. Jetzt hör mir mal ganz genau zu, lass mich mit deiner PC in Ruhe, von Zensur hab ich sowieso genug. Deine Moral, ein Selbstbetrug. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Lebe frei und denke laut. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Auch wenn man mich dafür verhaut, ich bin immer noch ich. Polemik hilft nichts weiter, da hilft nur demonstrierender Eifer. Du brüllst, wir sind das Volk, und erhebt stolz die arbeitende Frau. Werf du ruhig weiter deine Steine, beschimpf die miesen Bullenschweine. Handle weiter infantil, ich behalte lieber Stil. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Lebe frei und denke laut. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Auch wenn man mich dafür verhaut, ich bin immer noch ich. Noch ein Wort an die Extremisten, auf eure Existenz kann ich verzichten. Ich brauch keine junge National oder verblendete linke Radikal. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Lebe frei und denke laut. Ich bin immer noch ich, eine Biatch. Auch wenn man mich dafür verhaut, ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch ich.